Ja tu bardzo często daję przykład Joachima Gauka, który był działaczem opozycji. Ich zitiere oft Joachim Gauck, der als erster die Gauck-Behörde in Deutschland leitete. Er ist ja evangelischer Pfarrer und hat mir gesagt, eigentlich müsse man die Kirche nicht zur Erforschung ihrer Vergangenheit zwingen. Schließlich gibt uns das Evangelium ein gutes Beispiel. Die Apostel beschreiben sehr offen, was sich in der Karwoche ereignete, wie Judas den Heiland verriet und Petrus ihn verleugnete. Die Kirche sollte sich daran orientieren und um Verzeihung bitten, wie Petrus es getan hat. Tadeusz Isakowicz-Zaleski hatte im Kommunismus zu den Pfarrern gehört, die Widerstand leisteten. Er arbeitete in den 80er Jahren eng mit der unabhängigen Gewerkschaft Solidarność zusammen. Dafür wurde er mehrfach vom Geheimdienst verprügelt und rund um die Uhr beschattet. Als er nach der Wende seine Geheimdienstdossiers einsah, traute er seinen Augen nicht. Viele seiner Kollegen hatten ihn bespitzelt und verraten. Erst als er Pressekonferenzen gab, reagierte die Kirche. Die Bischofskonferenz setzte eine Kommission ein, bestückt mit hochkarätigen Historikern. Deren Ergebnisse wurden allerdings nie veröffentlicht. Und nun beschlossen die Bischöfe, dass damit die Sache erledigt sei. Keiner von ihnen habe sich etwas vorzuwerfen. Weitere Stellungnahmen seien unnötig. So verliert die Kirche Vertrauen in der Gesellschaft. Ich bekomme viele Briefe, auch von jungen Leuten. Sie beklagen sich, dass die Kirche sich selbst nicht an das hält, was sie von den Kanzeln predigt. Dabei könnten Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit ihr größtes Kapital sein. Das sehen viele in der Kirche anders. Sie fürchten einen Gesichtsverlust. Mit Schrecken erinnern sich manche an den Januar vor 2 Jahren. Der schon ernannte Erzbischof von Warschau, Stanisław Wielgus, trat am Tag seiner feierlichen Einführung zurück. Wielgus hatte in den 1970er Jahren Kontakt zum Geheimdienst. Für den konservativen Flügel der Kirche avancierte er durch seinen erzwungenen Rücktritt zu einer Märtyrerfigur. Es gibt allerdings auch sachliche Gründe dafür, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Der gewichtigste von ihnen ist die unsichere Quellenlage. Denn viele Unterlagen des Geheimdienstes sind gefälscht oder zumindest manipuliert. Schließlich galt es als großer Erfolg für einen Offizier, wenn er einen Pfarrer als Spitzel anwerben konnte. Noch besser war es für seine Karriere, wenn der Pfarrer wertvolle Informationen lieferte. Deshalb sind alle Berichte mit Vorsicht zu genießen. Das zeigt ein neues Buch über den Priester Jerzy Popiełuszko, der 1984 vom Geheimdienst ermordet wurde. Ihn hätten auch viele Geistliche bespitzelt, behaupten die Geheimdienstakten. Jan Sochon untersuchte den Fall für die Kirche. Die Dokumente geben in vielen Fällen nur die Sicht der Geheimdienstmitarbeiter wider. Die Pfarrer entgegnen, sie hätten keine Informationen verraten, die Popiełuszko belasteten. Wie soll man das überprüfen? Ich denke, letztendlich sollte man eher den Priestern glauben, denn sie hatten ja kein Interesse daran, Popiełuszko ans Messer zu liefern, die Geheimdienstoffiziere dagegen schon. Aber Tadeusz Isakowicz-Zaleski kann dieses Argument nicht überzeugen. Dasselbe Problem hat ein Arzt. Er muss eine Diagnose stellen, auch wenn die Symptome nicht ganz eindeutig sind. Natürlich gibt es Dokumente, die lügen. Aber so viele sind das gar nicht. Und ein guter Historiker kann sie entlarven. Wenn er alle Informationen zusammenträgt und filtert, dann ergibt sich in der Regel ein richtiges Bild. Natürlich ist das viel Arbeit. Aber wenn die Kirche einfach schweigt, dann kommt das Thema immer wieder zurück, wie ein Bumerang. Tej prawdy się nie chce powiedzieć i ciągle to wraca, to jak bumerang pojawia się bez przerwy. Jüngster Beweis dafür: die Vorwürfe gegen den Lubliner Erzbischof Józef Rzyciński. Er wurde offenbar vom Geheimdienst unter dem Pseudonym Philosoph als Mitarbeiter geführt. Rzyciński gibt an, dass er zwar Gespräche führte, von einer Mitarbeit könne aber keine Rede sein, so der Erzbischof. Bezeichnend für das aufgeheizte Klima der Debatte in Polen, Zweifel an Rzyciński kamen gerade dann ans Tageslicht, als der Erzbischof einen anderen Beschuldigten verteidigte. Er nahm den ehemaligen Präsidenten und Friedensnobelpreisträger Lech Wałęsa in Schutz. Rzyciński sagte deshalb: Pomówienia bez uzasadnień są czymś bezpodstawnym. Diese Verleumdungen haben keine Grundlage, aber ich habe mit ihnen gerechnet, als ich mich öffentlich für Wałęsa eingesetzt habe. Sie sind der Preis, den ich bezahlen musste. Oj, zapłacisz ty cenę takiej obrony. Die Diskussion, wie sich die Geistlichen im Kommunismus verhielten, geht also weiter, ganz gleich, was die Bischofskonferenz darüber denkt. Dabei wird ganz nebenbei auch etwas Positives sichtbar. Die Rede ist von Einzelfällen. Die große Mehrzahl der Priester aber blieb standhaft und verweigerte sich dem Geheimdienst.